Es gibt doch sowas in der, wie soll ich es nennen? In der Mechanik der Revolution gibt es doch ein Primat der Partei, das sich irgendwann herausgebildet hat. Also historisch jetzt. War das in Frage gestellt auf eine praktische Weise oder war die Partei, die sich ja kaum etabliert hatte, also jetzt also machtpolitisch etabliert hatte, war die konsterniert oder war sie einfach gar nicht politisch so manövrierfähig, dass sie das hätte aufgreifen können? Wie würdest du das heute sehen? Ja, ich glaube, sie waren nicht manövrierfähig dafür, weil es waren ja vorher schon Leute eliminiert worden, also nicht auf tödliche Weise, aber aus dem Apparat, die vielleicht diese Qualität hätten haben können. Also eine Gruppe, die stärker drängte auf eine autonome Politik, auch im Verhältnis zur Sowjetunion, die war schon eliminiert im Parteiapparat. Und das waren die Leute, die fehlten. Und im Grunde war das Hauptproblem, was der Brecht noch, ich glaube, 54 oder 55 formuliert hat. Es gab damals einen Plan, die Agitprop-Bewegung wieder in Gang zu bringen, um mit der Bevölkerung, also die Bevölkerung propagandistisch, ja, in den Griff zu kriegen. Und da wurden verschiedene Theaterleute und Autoren gebeten, ihre Meinung dazu aufzuschreiben. Und die sollten im Neuen Deutschland abgedruckt werden, um darüber zu diskutieren. Das muss man schon sehen, dass damals dass die Parteipresse noch ein Diskussionsforum war in einem sicher abgesteckten, aber doch noch elastischen Rahmen, viel mehr als heute. Und da schrieb der Brecht so 10 Punkte auf, unter anderem, also Agitprop hat nur Sinn, wenn es töten darf. Also wenn man Namen und Adressen von Verantwortlichen für Missstände und so weiter nennen darf. Zweitens, es hat nur Sinn, wenn über die Fragen gesprochen wird, die die Mehrheit der Bevölkerung davon abhalten, mit uns zu arbeiten. Das waren also laut Brecht die Fragen der Justiz, der Presse, Meinungsfreiheit und so weiter. Also alles, was immer noch aktuell ist. Und das wurde natürlich nicht gedruckt, dieser Beitrag. Und daran scheiterte auch das Projekt. Demzufolge hat sich doch offenbar die Funktion, das, was das Theater sein könnte, massiv verändert mit 1953. War das erkennbar gleich oder wurde daran festgehalten wie an einer letzten Hoffnung? Na, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, weil das Theater hat inzwischen viel mehr als damals in den Anfängen die Funktion der Medien mit übernommen. Also die Funktion, die die Medien nicht wahrnehmen, Presse und Fernsehen, die übernimmt in der DDR eben das Theater mit. Also wie eine Also Art auch journalistische und eine privilegierte Informationsaufgaben. Stellvertreterfunktion. Ja, sowas. Ja. Was sicher nicht gut ist für die Texte und nicht gut ist für die Kunst, aber Sehr für schön. die Wirkung ist es ganz praktisch. Ne? Und das war 1953 vielleicht noch gar nicht so. Ne? Und ich glaube nicht, dass das die Arbeit von Brecht am Berliner Ensemble je eine wirkliche Breitenwirkung gehabt hat in dieser Zeit. Es hat Das eher war eine. eine elitäre Angelegenheit und eine Sache für eine intellektuelle Minderheit, auf jeden Fall. Also, es war für eine intellektuelle Minderheit, aber Brecht hatte offensichtlich festgehalten an einem Begriff der Propaganda und der Massenbeeinflussung oder der Beantwortung durch die Massen, die nicht Ja, eingetreten ist. das ist richtig. Er hat, also das Letzte war der Versuch von Brecht, weil er selbst das nicht schreiben konnte, ein Gegenwartsstück, das mit dem ganz aktuellen Material zu machen, auf der Basis dieses Stücks von Strittmatter, Katzgraben, wo Brecht ungeheuer viel investiert hat, auch als Regisseur und auch als Autor eigentlich, obwohl alles von Strittmatter geschrieben ist. Und da hat er aber schon, das ging schon vorbei an denen, die es ansprechen sollten. Das hat nie einen Bauern interessiert. Es ging aber um die Bauern. Und diese Substitution, die war das Problem. Dein eigener Weg zum Theater, also zum, jetzt, ich meine jetzt ganz praktisch, zu schreiben und das Geschriebene aufgeführt zu sehen, war doch sicher immer noch verklammert mit der unbedingten Vorstellung, dass die Aufführung, wenn auch auf Umwegen, also dem Umweg Theaterarbeit zum Beispiel, was ich als Umweg zeichne, aber es gibt ja wahrscheinlich nur Umwege, Wirkung hat. Ich bin sicher, dass ich darüber nie wirklich nachgedacht habe. Und die Intention, die ich hatte beim Schreiben von bestimmten Stücken, hatten sicher mit dem Text überhaupt nichts zu tun oder umgekehrt. Aber sicher gab es so eine Intention, das ist schon richtig. Wo war für dich der Punkt, wo du von dem unmittelbaren Stoff, also den Stoff, den zum Beispiel die Bauernfrage geliefert hat oder die Frage der Umsiedler zum Beispiel, wo war der Punkt, wo du von dem unmittelbaren Stoff abweichen musstest, behaupte ich jetzt mal, zu einem mythologischen Stoff? Und warum kam es zu dieser Abweichung? Ja, es ist nicht präzis so eigentlich, weil der mythologische Stoff, also zum Beispiel Philoktet, was nach diesem Bauernstück kam, das hat mich schon interessiert unmittelbar nach dem Krieg, also als Stoff, als Geschichte. Warum? Du, wahrscheinlich einfach die Grundsituation, dass da einer von seiner Gemeinde schlecht behandelt wird und deswegen seine Gemeinde nicht mehr mag. Und was immer damit verbunden ist, das war eine Grundsituation, mit der ich aufgewachsen bin und die mich interessiert hat, unabhängig von den Zeitläufen oder vom Zustand der Gemeinde, in der ich lebe und arbeite. Das war also ein Plan schon vor dem Bauernstück, vor Umsiedlern. Aber das andere ist, dass sowas wie Umsiedlerin, ein Stück, wo das einfach durch Formales dann schon den Stoff zum Anlass macht, nur noch. Ne? Also das ist ja formal durchaus avanciert und hat dann irgendwann den Stoff fast in Form verwandelt. Aber danach gab es den großen Skandal und ich erinnere mich, der Regisseur von damals, der Tragelehm, der erzählt mir heute noch mal, ich habe das vergessen, der war jünger, der hat das behalten. Wann war die? Wir saßen, das war 61, war die erste und einzige Aufführung. Die war nicht in Berlin? Die war in Berlin, ja. In Berlin? Ja. Wo? In der Volksbühne? In der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst, also Studenten haben gespielt. Ne? Ja. Und Studenten, die auch dieses Milieu kannten, die da gearbeitet haben und die aus Arbeiterklasse und Bauernkreisen kamen und so. Und das war also dadurch eine sehr grob realistische Aufführung. Und Tragelehm erzählt, danach saßen wir in einer Kneipe und ich habe so 20 Mal nach dem 10. Schnaps vor mich hingesagt, mit Realismus geht's nicht. Das war klar, dass man sich irgendwie ein anderes Verhältnis zur Realität beschaffen musste, um weiterarbeiten zu können. Und da ist eine Entwicklung abgebrochen, aber nicht nur für mich, sondern generell für das DDR-Theater, für DDR-Dramatik, die nie wieder eingeholt worden ist. Wenn man in Berlin jetzt im östlichen Teil oder in Ostberlin oder in Hauptstadt, die sozusagen auf das Präfix Reich verzichtet, ja, was ja auch eine merkwürdige Auslassung ist, also so eine belastende Auslassung. Wenn man da schreibt und mit Schwierigkeiten aufgeführt wird oder Aufführungen beiwohnt und Abbrüchen beiwohnt, also wie du das ja selber erfahren und erlebt hast, wie nah oder wie fern oder wie bestimmend oder wie gleichgültig, ich frage das jetzt wirklich mal so ins Blaue, also wie unser Hintergrund, ist die Präsenz des anderen Teils. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man, es gibt ja kein Vakuum, in dem man schreibt. Also das ist ja, die insuläre Situation ist ja keine Vakuumsituation, sondern die ist eine Situation, die sozusagen aus einer gewissen Ablehnung oder einem Widerstand lebt. Ja? Auch zum Sumpf von mir aus. Mhm. Wie bestimmend war für dich das? Also gibt es da Indizien oder gibt es da Hinweise, die du noch, die an die du dich noch erinnern kannst? Ja, ich glaube, dass bis 60 oder sogar bis 61 war die Haltung eher, also zum anderen Teil von Deutschland, den kriegen wir auch noch. Das war so eine Haltung. Und interessant wurde der andere Teil als etwas anderes als Differenz eigentlich erst durch die Abtrennung, also durch die Grenze, durch die Mauer. West-Berlin war, glaube ich, für die Ost-Berliner vor 61 eine Gelegenheit, nebenbei auch noch Geld zu verdienen. Das hauptsächlich. Ne? Es gab ein großes Hin und Her, und das war aber wesentlich ökonomisch motiviert und gar nicht so sehr politisch. Und ein Politikum ist es geworden erst durch die Mauer. Da wurde West-Berlin erst West-Berlin. Da wurde West-Berlin erst West-Berlin, ja. Also West-Berlin wurde zu dem, was es als West-Berlin ist, durch die Mauer. Und damit wurde es plötzlich, oder auf eine überraschende Weise vielleicht, rückte es ja näher. Als Antipode, als eine andere Welt. Das heißt, im Grunde war auch jede bis dahin gehegte Illusion oder Vorstellung, sei es kämpferisch oder nicht, einer Wiedervereinigung im Bismarckschen Sinne oder wie auch immer, hinfällig geworden. Du hast als Schreibender, als Schreiber erstmal noch an Themen festgehalten, die mit der mehr oder minder naheliegenden Wirklichkeit sich auseinandersetzten oder diese Wirklichkeit übersetzten in ein Problem, als Konflikt formuliert haben. Vielleicht auch ein unauflösbarer Konflikt, aber zumindest als die das Insistieren auf dem Konflikt, wenn ich das recht sehe. Hattest du die Vorstellung, dass der Schreiber in einer solchen Situation dann Lösungen anbieten muss? Oder was soll er anbieten? Oder was kann er überhaupt noch? Brecht war tot, was kann er überhaupt noch anbieten? Also ich sage jetzt, Brecht war tot und Hux hat angefangen, Lange hat angefangen, nur um zwei zu nennen. Was war deine eigene, nicht jetzt Reflexion, sondern deine eigene Intention? Du, eigentlich mehr, also Lösung auf keinen Fall, da habe ich gar keine, habe auch nie das Gefühl gehabt, welche zu haben. Mich haben auch nie Lösungen interessiert, sondern eher die Konflikte oder die Unlösbarkeiten. Und wenn ich eine Vorstellung hatte von irgendeiner Funktion, dann war es eher eine Störfunktion. Also das Selbstverständnis oben und unten stören, also nach beiden Seiten stören. Ne? Das eigentlich. Ne? Hast du den Eindruck, dass mit der strikten Teilung der Stadt, die Teilung Deutschlands ist ja was anderes, die ist ja irgendwie hat andere politische Voraussetzungen, glaube ich, also oder Formen. Aber der strikten Teilung der Stadt, die Stadt selbst weltpolitischer wurde. Oder das auf jeden Fall, ja, ja, klar. Mhm. Dass sie also eine ja, ist einfach konkreter geworden, die ganze Situation. Mhm. Also auch im Sinne von Concrete. Und das ist ja auch das Einmalige an Berlin und deswegen ist es der beste Platz zum Arbeiten. Wobei ich immer noch zum Arbeiten wesentlich den östlichen Teil vorziehe, dass hier eine Grenze gezogen ist durch eine Stadt, die gleichzeitig eine Grenze zwischen zwei Zivilisationen ist. Ne? Zivilisation? Ja, ich glaube schon. Wenn man Zivilisation mal nimmt als eine Struktur, eine Art, das Leben zu organisieren, zu ordnen oder Versuch, Entwurf dazu. Das heißt, Zivilisation geht aber über Produktionsverhältnisse hinaus. Ja, ja, das meine ich schon. Ist zum Beispiel eine Merkwürdigkeit, Berlin war ja als Ganzes, oder Preußen als Ganzes, war ja immer ein bisschen asiatisch. Ne? Es war, hatte doch etwas osmotisches Verhältnis, jedenfalls zum Osten. Und Berlin ist heute natürlich viel mehr als vorher, auf beiden Seiten, in verschiedener Weise, eine asiatische, halbasiatische Stadt. Ne? Ich fand es so interessant, mal ein Schwarzer, den du, glaube ich, auch kennst, ist egal wer, der hier mit einem Stipendium lebte, ein paar Jahre in West-Berlin, aus Kalifornien, der sagt mal, dass ich hier bin, verdanke ich Hitler. Das fand ich einen ganz guten Satz. Also Hitler hat die Türken nach Kreuzberg gebracht. Ne? Also die Asiatisierung ist auf beiden Seiten gegeben. Bedeutet es jetzt für den Schreiber, wenn er in dieser sozusagen in dem Spannpunkt dieser Trennung und dieser Teilung sich aufhält und aufhalten will, was ja auch eine bestimmte Entscheidung bedeutet. Wie anders muss er dann darüber schreiben? Was bedeutet das? Es bleibt ja ein Thema, oder nicht? Sicher, ja. Naja, das Merkwürdige ist, weil wir schon das Wort Zivilisation verwendet haben, ich meine es auch ein bisschen in dem Sinn von, wie Bataille das verwendet. Ich glaube, er verwendet das Wort Zivilisation im Zusammenhang mit Ökonomie und Verschwendung. Und das Seltsame ist ja, und das Unvergleichbare ist, dass im Osten die Grundstruktur, die sich immer mehr durchsetzt, eher eine der Verschwendung ist, obwohl da die Ressourcen viel kleiner sind. Verschwendung, weil Mangel? Nicht weil, trotz Mangel. Ich glaube nicht weil. Und hier ist, das ist eher eine Zivilisation der Ökonomie. Und das macht den Vergleich falsch. Also man kann nichts vergleichen, man kann nicht Standards vergleichen. Es ist immer was anderes. Ne? Und fürs Schreiben? Und fürs Schreiben ist es eine einmalige Gelegenheit, an einer Grenze zu schreiben. Ne? Also auf die Grenze zuzuschreiben? Weiß ich nicht, die Grenze ist ja da. Man muss gar nicht auf sie zuschreiben. Die hat man auch schon in sich nach einiger Zeit. Wenn man ein paar Mal mit der S-Bahn hin und her fährt, hat man die Grenze auch in sich und man braucht nicht mehr darauf zuzuschreiben. Aber wenn man dann schreibt, also die Bewegung der Schrift jetzt als eine Aktivität, schreibt man dann im Sinne, also das fällt mir jetzt gerade so ein, kann man sagen, dass es, dass es eine Verfertigung von Zeitbomben ist. Also ich erinnere mich an das Beispiel, das dir vielleicht nicht so schmackhaft ist, der Ponge, Francis Ponge hat mal in einem Interview erklärt, dass er nach unselig vieler Tagesarbeit, die er als Gewerkschaftsfunktionär für die Kommunistische Partei und als Beauftragter für Papierproduktion in irgendeiner Firma nach 11 Stunden Arbeit 20 Minuten immer noch Zeit hatte abends, um seine Texte zu verfassen. Und er hat diese Texte dann als so bezeichnetes Verfassen, so bezeichnet, dass es die wie ein Anarchist, der Zeitbomben herstellt. Zeitbomben wirklich in dem Sinne, wann die losgehen, bleibt dem Autor nicht überlassen. Ja, ja. Kannst du dich damit... Das ist sicher richtig. Ich würde es eher etwas trivialer als Flaschenpost bezeichnen. Die Flaschenpost kann ja auch eine Bombe sein. Ja, das ist offen. Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Der Rückgriff auf, um das mal etwas pathetisch und vielleicht sogar kitschig auszudrücken, wozu ich ja immer neige, auf die geronnene Erfahrung. Dieser Rückgriff ist ja zunehmend schwieriger oder ist zunehmend lächerlicher. Ja? Also wenn zum Beispiel 53 bereits ein medialer Plus verschickter, wie im Warenhauskatalog oder Radfahrkolonne, völlig schnuppe, Aufstand ist, dann gibt es keinen Rückgriff mehr, wo man sozusagen noch mit alten Formen das begreifen könnte oder diesen bisherigen traditionellen Erfahrungen von Aufstand. Also die alte Mechanik scheint ja nicht mehr zu funktionieren. Du selber hast dich ja zunehmend Gedanken und Bereichen aufgeschlossen, die mit dieser sogenannten geronnenen Erfahrung von Geschichte, von historischem Subjekt nicht mehr unmittelbar konform gehen. Wie kam es zu dieser Hinwendung? Oder ich glaube, dass was du beschreibst, dieser Prozess, der immer schwerer zu übersehen ist, immer schwerer einzuordnen, zu kategorisieren ist mit den tradierten Kategorien. Das heißt ja auch, dass man aus der Bibliothek immer weiter heraustritt und immer blinder arbeitet und schreibt. Und die Blindheit ist dann wirklich der Ausweis der Authentizität der Erfahrung. Ne? Je blinder, desto richtiger, desto präziser. Ne? Das ist eigentlich der Vor. Wenn ich zurückdenke, ich wusste, vor 30, 40 Jahren konnte ich viel besser reden über all das, worüber wir jetzt versuchen zu reden. Und es gab Antworten, Beschreibungen. Theoreme und es gab, Wahrheit. Man konnte es schneller auf den Begriff bringen, scheinbar. Und gab es Gewissheiten auch? Es gab Gewissheiten, bloß es waren alles keine, wie sich herausgestellt hat. Und deswegen wird das immer tastender, das schöne Wort Diskurs. Und dadurch wird aber das Schreiben auch autonomer. Und man braucht gar nicht mehr so viel Theorie, also die geht ins Schreiben ein, die geht in die Praxis ein. Kann man sagen, dass man gewissenloser schreiben kann? Auch das, ja, natürlich. Ja. Darf ich dich bitten, aber ich weiß nicht, das ist jetzt eine Überredungsfrage, völlig tumbe Art. Du hast über Lessing geschrieben, das heißt, du hast nicht über Lessing geschrieben, sondern du hast durch Lessing hindurch geschrieben. Auf eine absolut paralysierende Weise für denjenigen, der das wahrnimmt. Ja. Was hat dich dazu veranlasst, Lessing nochmal zu nehmen? Ja, natürlich in einem Kontext. Also Lessing in Bezug auf Friedrich II. Oder Friedrich den Großen, heißt er jetzt wieder. Und mich interessierte dieses Verhältnis. Ne? Und bei Lessing selbst eigentlich die Tatsache, dass er der erste freie Schriftsteller war, oder es war der erste große Versuch, freier Schriftsteller zu sein in Deutschland, der auch zu einem entsprechend schlimmen Leben geführt hat. Das war das Interessante. Dann gibt es also fürs Feuilleton noch ganz primitiv die Tatsache, dass der auch aus Sachsen stammt und in Berlin gearbeitet hat. Und, so. Und was war es noch? Nein, dann eigentlich die, wenn man heute zum Beispiel Lessing mit, die Stücke von Lessing, natürlich hat mich das am meisten interessiert, vergleicht mit Stücken von Goethe, auch von Schiller, dann ist der Lessing seltsamerweise dem Kleist viel näher als die beiden anderen. Kannst du versuchen, diese Nähe nochmal genauer zu beschreiben? Also jetzt vielleicht beim Beispiel Nathan oder... Ja, zum Beispiel Nathan. Wenn man Nathan liest jetzt oder in einer einigermaßen guten Inszenierung sieht, ist deutlich, dass die Versstruktur und diese kristalline Struktur, das Durchsichtige, die Leichtigkeit dieses Verses im Verhältnis zu dem rhetorischen Schiller oder dem immer etwas gemütlichen Goethe, hat eine große Nähe zu Kleist. Also Kleist ist ein hysterischer Lessing, ungefähr, was jetzt keine Wertung sein soll. Ja. Das ist Lessing 50 Jahre später. Auf Kleist bezogen, dass Kleist wirklich die Sachen noch zum einzigen Mal auf den Begriff gebracht hat, auf den historischen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, auf den Begriff. Ja, auf eine Form. Auf eine Form auf jeden Fall, ja. Darf ich dich bitten, deinen Lessing-Monolog... Ja, ich will es versuchen. Ich habe kein Verhältnis mehr dazu, aber vielleicht kann ich das zum Ausdruck bringen. Das ist entsetzlich lang. Mein Name ist Gotthold Ephraim Lessing. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe 1-2 Dutzend Puppen mit Sägemehl gestopft, das mein Blut war. Einen Traum vom Theater in Deutschland geträumt und öffentlich über Dinge nachgedacht, die mich nicht interessierten. Das ist nun vorbei. Gestern habe ich auf meiner Haut einen toten Fleck gesehen, ein Stück Wüste. Das Sterben beginnt. Beziehungsweise es wird schneller. Übrigens bin ich damit einverstanden. Ein Leben ist genug. Ich habe ein neues Zeitalter nach dem anderen heraufkommen sehen. Aus allen Poren Blut, Kot, Schweiß triefend jedes. Die Geschichte reitet auf toten Gäulen ins Ziel. Ich habe die Hölle der Frauen von unten gesehen. Die Frau am Strick, die Frau mit dem aufgeschnittenen Pulsadern. Die Frau mit der Überdosis, auf den Lippen Schnee. Die Frau mit dem Kopf im Gasherd. 30 Jahre lang habe ich versucht, mit Worten mich aus dem Abgrund zu halten, brustkrank vom Staub der Archive und von der Asche, die aus den Büchern weht, gewürgt von meinem wachsenden Ekel an der Literatur, verbrannt von meiner immer heftigeren Sehnsucht nach Schweigen. Ich habe die Taubstummen um ihre Stille beneidet im Geschwätz der Akademien und in den Betten der vielen Frauen, die ich nicht geliebt habe, um ihren lautlosen Beischlaf. Ich fange an, meinen Text zu vergessen. Ich bin ein Sieb. Immer mehr Worte fallen hindurch. Bald werde ich keine andere Stimme mehr hören als meine Stimme, die nach vergessenen Worten fragt. Das sind meine Freunde. Seit einiger Zeit fange ich an, ihren Namen zu vergessen. Vergessen ist Weisheit. Am schnellsten vergessen die Götter. Schlafen ist gut. Der Tod ist eine Frau.